ho, motherfuckers. Lazy, King Santa T and Freezy Trap. It's Christmas. Ha ha. Und schon wieder ist die Zeit, wo das Christkind kommt. Wann die Bitch dann vor mir steht, so gib ich mein Dick in den Mund. Statt Geschenke verteilen, lasst es sie vor jedem Schirm. Da fangt er an zu leiden, schwarze Fliegel wie ein Regenschirm. Die Alte, die ist fertig, stößt jetzt zum Kanzler auf. Doch der Bordmann stößt den Schlampenpunkt, zieht zur Kanten auf. Alle fragen, wer ist das, doch nicht der Santa Claus. Der Hund ist auch geholt, den Flinten aus dem Mantel raus. Da schießt die alte Huren in das Überhand. Das lass ich meinen Korn, da wäre Hase wie Wüstensand. Ich schneide ihm sein Bord auch, als ihm die Fetzen habe. In Weihnachtsmarkt wören, das ist mein größtes Hobby. Ich zieh mir seine Sachen und steig auf seinen Schlitten. Scheiß auf die Backerl, auf die Kinder, auf die Sitten. Ich geh an mit Böfen, klatsch gern auf die Titten. In der Fetten schreie fucking Christmas, da leg die ganze Hitten. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Weihnachten, Weihnachten, oh du schöne Zeit, laut der Bunstand stingen, weit und breit. A Dauerfetten haben wir im ganzen Dezember, nicht wär mir erst wieder Mitte Jänner. Advent ist a schöne Zeit, was noch gäbst, duft und oft schneit. Jedem Kind, das es hier, flüstert ins Ohr, Geschenk bringt Mama, wie jedes Jahr. Kinder träumen mit Sternen, ja das ist mein Hobby. Genau wie Weiber suchen mit geilen Body. Wir 23 Weiber mit schönen Leiber reißen an a Gangbang Weihnachtsfeier. Die Menschen grollen mir schön die Eier. Wenn mich jetzt wer stört, mach ich ein Meier. Ich wünsche auch Merry Xmas, der alten Sorge, Baby wichst es. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Den Kalender, es ist Christmas Time. Lichter spiegeln sich im Schnee, du stehst vorm House Rewind. Angeblich kommt der Weihnachtsmann und bringt dir Päckchen. Doch ich komm mit Bart und Mütze, hab nur Coca im Säckchen. Hab Santa Claus entführt und die Geschenke gestohlen. Schick euch Pärchen ins Haus und ihr bekommt nur Kohlen. Wir sind in Österreich, hier kommt das Christkind oder ich. Und hast du nen Body wie Rihanna, dann wünsch ich mir dich. Ich weiß, ihr wollt Spielsachen, iPhones, iPads und PCs. Pech gehabt, denn Santa liegt im Sterben. Der Pen hat AIDS, trotz der Umstände wünsch ich euch jetzt nur das Beste. Hier kommt King Santa T, scheiß auf Mega und Äste. Gut gelaunt, zu gedöhnt und mit Geld in den Taschen. Geh ich shoppen und versuch euch zu überraschen. Nicht, dass ihr glaubt, ich kauf New Yorker, nein, ich bleib bei Boss. Flieg mit Rentieren, 500 PS, V8 und Red Nose. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Schön.